Die ersten beiden Oktoberwochen des Jahres 1874 stehen ganz im Zeichen von Diskussionen über die bisherigen Probleme. Erstens, wieso befinden sich Fehler im Kabel und wie kann das abgestellt werden? Zweitens, wieso ist das Kabel zweimal gerissen und wie kann das zukünftig verhindert werden? Drittens, wieso wurde viel mehr Kabel verbraucht als vorgesehen war? Viertens, wie steht es um die finanzielle Seite des gesamten Projekts? Kapitel 4: Nichts Neues vom Kabel. Die beruhigende Nachricht lautet: Die finanzielle Seite sieht gut aus. Die weniger beruhigenden Ergebnisse der Analysen betreffen die drei anderen Punkte. Auf der Suche nach dem Fehler im Kabel stellt sich heraus, dass bei der Fertigung gelegentlich kleine Luftblasen in der Gutta-Percha-Ummantelung entstehen. Geht das Kabel aber in die Tiefe, unter einem Druck von ca. 500 Atmosphären, so wird dieser gewaltige Druck die Luft im Strang aufwärts treiben und muss die schwächsten Stellen durchbrechen. Das einzige Mittel, was die Gefahr verringern kann, ist sehr schneller Gang des Schiffes beim Auslegen, sodass der Winkel sehr klein wird und das Kabel nahe horizontal hinabsinkt. Dann wird die Luft sich nicht schnell genug im Kupferseil fortbewegen können und wird komprimiert werden, bevor sie zu Arten viel geringeren Druckes gelangt ist. Schneller zu fahren und das Kabel zügiger in die Tiefe sinken zu lassen, stellt allerdings neue, komplexe Anforderungen an das Bremsdynamometer. Es muss optimiert und verstärkt werden, um ein so schnell ablaufendes Kabel immer noch bestmöglich drosseln zu können. Die Gefahr, dass es reißt, wird größer. Zudem ist gut möglich, dass der Slack zunimmt. Zu diesem Punkt hat Ludwig Löffler bereits Vorhaltungen gemacht. Er ist der Meinung, Karl gebe zu viel Slack. Dieses zu viel, in Kombination mit den Kilometern, die beim Bruch verloren gegangen sind, summiere sich zu einer beträchtlichen Menge, die bereits jetzt als Verlust zu verzeichnen sei. Sie ist in der Tat so groß, dass nachproduziert werden muss. Karl widerspricht. Der Slack ist unverzichtbar. Nur so ist gewährleistet, dass das Kabel überall aufliegt, nie frei zwischen Felsen hängt, nirgends scheuert. Lieber zu viel legen und sicher sein, als Länge einsparen und dadurch unnötige Risiken eingehen. Die Probleme, ihre Lösungen und die dabei zu meisternden Schwierigkeiten beginnen, das Verhältnis der Brüder untereinander zu belasten. Meinungen und Standpunkte entfernen sich voneinander. Während Werner und Karl die Schwierigkeiten Schritt für Schritt zu meistern versuchen, ist William eher ein Charakter, der die generelle Lösung sucht und schreibt an Werner: Lieber Bruder, mit Karl habe ich noch nie ein Missverständnis gehabt. Und er wird mich auch jetzt verstehen und fühlen, dass ich nur seinen Erfolg vor Augen habe. Er hat allerdings einen Fehler begangen, indem er sich die Kabelliteratur nicht vollständig zu eigen gemacht hat vor der ersten Expedition, um solchen unsinnigen Propositionen, dass ein schweres Kabel nicht ohne übermäßigen Slack in tiefes Wasser gelegt werden könnte, etc., mit Autorität entgegentreten zu können. Dass er im Augenblick der Gefahr tüchtig da ist, davon bin ich so fest überzeugt, als du es nur sein kannst. Die Gefahr ist, wenn alles gut geht. Um diese Gefahr zu beseitigen, hätte ich ihm einen guten Disziplinman zur Seite gewünscht. Ich bitte dich nur, die persönlichen Missstimmungen nicht wachsen zu lassen. Vor Ort in England stellt sich, zumindest für Karl, die Sache anders dar. Lieber Werner, Wilhelm scheint sich überhaupt Mühe zu geben, etwas herauszufinden, was beweist, dass ich persönlich die Schuld an dem ganzen Unglück trage. Er spricht es zwar nicht mir gegenüber aus, aber ich merke es sehr wohl. Er springt ordentlich danach, wenn sich ein Schein von begangenen Fehlern zeigt, während er gegen natürliche Ursachen ziemlich gleichgültig ist. Ich kenne meinen Pappenheimer und bin daran gewöhnt, seine Gedanken zu lesen. dass meine an und für sich schon nicht beneidenswerte Stellung in England ganz unhaltbar werden würde, wenn die Kabellegung unglücklich ausfiele, das wusste ich im Voraus. Gelingt es, was bei einigen Tagen gutem Wetter und besseren Picking-up-Einrichtungen sehr möglich ist, so ist es doch Löfflers Verdienst. So resonieren die Engländer, und Wilhelm ist in dieser Beziehung vollkommen Engländer. Nur mein Interesse am Gelingen des Unternehmens und der Glaube, dass ich was dabei nutzen kann, bewegen mich dazu, jetzt wieder mitzugehen. Ich werde mich auch bemühen, mit Löffler im Frieden durchzukommen. Werner vermittelt. Die Stimmung bessert sich wieder und die Vorbereitungen für die nächste Expedition werden nicht länger in Mitleidenschaft gezogen. Am 25. Oktober kann die Faraday erneut in See stechen, um irgendwo dort draußen das Kabelende zu suchen. Die Leitung in der Landstation Ballinskellig Bay hat diesmal Dr. Franz Deems, langjähriger Mitarbeiter von Werner Siemens und bereits bei der ersten Expedition als sein Assistent vor Ort. 2. November 1874. 50 Grad 31 Minuten Nord, 24 Grad 19 Minuten West. Faraday picked up cable. Brief folgt. Wir sahen einige Male ganz langsame Schwingungen des Index auf der Skala. Ich bin geneigt, diese dem Arbeiten des Schiffes am Kabel zuzuschreiben. Zur gleichen Zeit gaben auch die Widerstandsmessungen unregelmäßige Resultate. Von 12 Uhr Mitternacht an wurden die langsamen Bewegungen des Index bei beiderlei Messungen, Erdstrom und Widerstand, bemerkt. Um 4.20 Uhr war ich am Apparat und habe Sprechstellung genommen. Wir erhielten Signale. Der geübteste Kompaniebeamte war zugegen und erklärte dieselben, die wir nicht lesen konnten, für verkehrte Schrift. Die Drähte wurden gewechselt. Nunmehr, etwa 4.45 Uhr, war sofort Verständigung. Kann die ersten vier Worte Ihrer Nachricht Nummer 10 nicht entziffern. Bitte wiederholen. Das Schiff antwortet. Das Kabel ist also geborgen und angespleist. Die Faraday wieder auf Kurs Neufundland und sendet regelmäßig Depeschen. Dr. Deems leitet sie unverzüglich weiter nach London. Schiff berichtet, 3 AM, sehr starker Nordweststurm. Senden Sie Widerstandswerte und teilen Sie dem Schiff mit, nicht mehr als 12% Slack zu legen. Widerstand 2146 vor Picking, 600 danach, 660 um 2 PM. 4. November, 1 PM. 50 Grad, 30 Minuten Nord, 30 Grad, 59 Minuten West. 797 Meilen zu legen. 893 Meilen gelegt. Nord-Nordwest starker Sturm, starke Böen, hohe Kreuzsee. Fahren volle Kraft. Die regelmäßig vom Schiff eintreffenden Nachrichten sind beruhigend und beunruhigend zugleich. Einerseits geht es nach dem erfolgreichen Auffischen des Kabels kontinuierlich weiter in Richtung Neufundland. Andererseits behindert das schlechte Wetter die Arbeiten jetzt erheblich und birgt die ständige Gefahr, dass das Kabel am stark auf- und abschaukelnden Heck des Schiffes erneut reißt. William erstattet Werner täglich Bericht nach Berlin. Sie arbeiten mit 2000 Zentnern Belastung und versuchen nur 10% Slack auszulegen. Es wäre doch ein seltenes Glück, wenn die Fehler sämtlich heraus wären. Bis jetzt scheint es ja wirklich so. Lieber Bruder, am 4. Früh nach 19 Stunden nur 36 Meilen gelegt. Da können Sie ebenso gut rückwärts wie vorwärts gekommen sein. Ob denn die Isolation gut geblieben ist? Ich erhalte die Depesche immer erst 1,5 Tage später, wie Faraday gemessen hat. 9. November Mitternacht. Ost-Nordost-Sturm. Um 7 Kabelfehler festgestellt. Wir bojen. Schwerer Sturm. Eine Stunde nach Hebung und Isolation des Kabels keine weitere Kommunikation. Widerstand 13.000. Brief folgt. Neunter November, 11 a.m. Seit einer halben Stunde plötzliches Signal, aber nichts vom Schiff. Widerstand jetzt 4.870. Möglich, dass Kabel an Boje gerissen ist. 11. November, 4 p.m. Nichts Neues vom Kabel. Die Depeschen lassen, obwohl sie schlimm genug klingen, kaum erahnen, wie dramatisch die Stunden auf der Faraday tatsächlich sind. Nachdem der Fehler registriert ist, wird das Kabel eingeholt und muss, da der Sturm zu stark tobt, um es gleich reparieren zu können, an einer Boje festgemacht werden. Diese Boje, ca. 6 Meter hoch und 4 Meter im Durchmesser, ist in der Lage, das Kabel zu halten und ermöglicht gleichzeitig, sie bei abtreibendem Schiff in hoher See gut im Auge behalten zu können. Nachdem sie ausgebracht und das Kabel daran befestigt ist, verfängt sich ihre Kette in der Schiffsschraube. Die Faraday liegt manövrierunfähig in der tosenden See, während die Boje von den Wellen wieder und wieder gegen die Bordwand geschlagen wird. Höchste Gefahr für Schiff und Mannschaft. All das geschieht in finsterer Nacht. Die Faraday ist, wie alle Schiffe jener Tage, ohne elektrisches Licht. Der Strom, der in den Batterien an Bord erzeugt wird, dient ausschließlich dem Kabel. So kämpft die Crew in schwarzer Nacht auf dem schwankenden, rollenden Schiff, um die Schraube wieder freizubekommen, bis schließlich die Boje leckschlägt und versinkt. Und mit ihr das Kabel. Die Faraday setzt, nachdem sie wieder flott ist, beschädigt, mit halber Kraft, Kurs auf den Hafen von Harbor Grace, Neufundland, wo sie am 11. November 1874 einläuft. Die Reparaturarbeiten erfolgen schnell. Gleichzeitig wird von der Ambassador neues Kabel übernommen. Karl will so bald wie möglich wieder auslaufen, das Kabel finden und die letzten 300 Kilometer bis Neufundland legen. Er will noch in diesem Jahr fertig werden. In London muss William einmal mehr die Gemüter beruhigen und unternimmt gleichzeitig einen gewagten Schachzug. Bereits seit langem führt er Gespräche über ein zweites Transatlantikkabel, das im Anschluss an das erste gelegt werden soll. Ich possiere jetzt das zweite Kabel. Denn sollte im ersten ein Schaden vorkommen, so wird er durch das zweite gedeckt. Und wir haben im nächsten Sommer Gelegenheit, das erste auch nötigenfalls wiederherzustellen. 18. November, 9 p.m. Seit 7 p.m. eigenartige Beobachtungen. Wir schicken heute unseren Anschlag ein. 851.000 Pfund nach Torbay oder 630.000 Pfund nach Neufundland. Williams Plan scheitert jedoch. Die Gesellschafter sind keineswegs geneigt, ein zweites Kabel zu finanzieren, wenn das erste noch nicht einmal fertiggestellt ist. Es ist eine abscheuliche Arbeit, hier die Direktoren, Shareholders und Publikum zu beruhigen. Ein Teil der Shareholders ist für Amalgamation mit der Anglo-American Company. Andere intrigieren gegen uns zugunsten der Construction Company. 20. November, 7 a.m. Nichts Neues vom Kabel. Die Faraday ist mittlerweile wieder hinausgefahren und findet das Kabel am 23. November, muss es aber an eine Boje legen, denn wieder ist das Wetter so schlecht, dass keine Chance besteht, es reparieren zu können. Es gelingt immerhin für kurze Zeit, eine Verbindung zur Landstation in Irland aufzubauen. Karl am Kabel von gestern 9 bis heute früh 5. Gottlob, das Kabel ist gesund. Die Entspannung währt jedoch nur kurz. Lieber Bruder, das Unglück scheint uns nicht loslassen zu wollen. Gestern Abend traf uns die schreckliche Nachricht, dass die La Plata mit dem Rio Grande-Kabel an Bord in dem furchtbaren Sturm in der Nähe der Insel Quesson untergegangen ist. Das Rio Grande oder lateinamerikanische Kabel ist ein weiteres Großprojekt der Siemens Brothers London. In seinen Anforderungen nicht so anspruchsvoll wie das amerikanische Kabel, aber doch ein Projekt von erheblichem Volumen. Der finanzielle Verlust dieses Unglücks droht sich auf die Höhe von 176.000 Pfund zu summieren. Circa 35 Millionen Euro. Es waren sehr viele Lifebelts und India Rubber Life Rafts an Bord. Aber merkwürdigerweise scheint es nicht ganz bereit gewesen zu sein, als das Schiff gepusht wurde und das Deck durch den inneren Luftdruck explodierte. Ich telegrafierte sofort an den englischen Konsul zu Brest, ein Schiff hinauszuschicken, und heute früh ist auch ein französischer Regierungsdampfer gegangen, in der allerdings schwachen Hoffnung, noch Leben zu retten. Nur 14 Matrosen inklusive Steward sind gerettet. Es ist ein furchtbares Unglück und verleidet einem die Submarinenunternehmungen gründlich. 58 Besatzungsmitglieder der La Plata sind vor der bretonischen Küste ertrunken. Der Untergang ist der zweite Schlag, den das lateinamerikanische Kabel ereilt. Bereits ein halbes Jahr zuvor, am 25. Mai, war das erste Transportschiff, die Gomos, im Sturm gesunken. Die La Plata sollte das Ersatzkabel bringen. Das Unglück hat jetzt ein Ausmaß erreicht, das kaum noch auszuhalten ist. Und die Winterstürme vor Neufundland haben Dimensionen angenommen, die es unmöglich machen, die Arbeit vor der Küste fortzusetzen. Die Faraday fährt zurück nach England. Es wird nichts mit dem Kabel in diesem Jahr. Und die Brüder rätseln, ob es überhaupt je etwas werden wird. Mit dem amerikanischen Kabel. Lieber Bruder, du hast recht. Es kann einem das alle Freude am Schaffen verleiden. Mehr wie je bin ich jetzt der Ansicht, dass wir uns dies aufregende und aufreibende Geschäft vom Halse schaffen. Wozu sollen wir uns den Abend unseres Lebens und Schaffens so verbittern?